Er fehlte, versah sie es nicht. Verlassen seid die Kamellen, vergeuden seine Tromitung, vergeben sah er seine Hände. Verzweiflung war sein Lohn, Tod und Verzweiflung war sein Lohn. Bist du dein Glühende brechen, bist mit beiden hier zu sprechen? Du hörst ja, wir sind beide hin. Stille, sag ich, schweige still. Immer still und immer still und immer still und immer still. Da ist voll die Güte, den Zildrang im Tempel heimisch rein. Wie was? Sie soll im Tempel sein. Stille, sag ich, schweige still. Willst du immer so vermessen, deiner eines nicht vergessen? Damino, du bist verloren. Gedenke an die Königin, hat sich für sie gelohnt, hat diese Füße manchem Sinn. Ein weiser Griffen dachtet nicht, was der gemeine Bibel spricht. Hat sich für sie gelohnt, hat sich für sie gelohnt, hat sich für sie Ist das wahr? Geschwätz von Weibern nachgesagt, von Heuchlern aber ausgedacht. Doch sagt es auch die Königin. Sie ist ein Weib, hat Weiber Sinn. Sei still, mein Wort, sei dir genug. Denk deine Pflicht und handle klug. Warum bist du mit uns so streng? Ob Papa gehen und schweigt, so lieb. Ich möchte gern, wohl, still. Ihr seht, dass ich nicht soll, still. Dass ich nicht kann, das plaudern lassen. Dass du nicht kannst, das plaudern lassen. Nicht wahr, ich eine Schande für dich. Für mich sind sie mit Scham verlassen. Es lautet keiner sicherlich. Sie müssen uns mit Scham verlassen. Es lautet keiner sicherlich. Es lautet keiner sicherlich. Vom festen Geist ist ein Mann. Wer denkt, was versprechen kann? Von festem Geist ist ein Mann. Schneebelt denn das Herz und büßt. Und ich soll die Liebe meiden, weil ein Schwarzer hässlich ist, weil ein Schwarzer hässlich ist. Ist mir denn kein Herz gegeben, bin ich nicht von Fleisch und Blut, bin ich nicht von Fleisch und Blut. Immer ohne Weibchen leben, wäre wahrlich Höllenrot, wäre wahrlich Höllenrot, wäre wahrlich Höllenrot. Drum, so will ich, weil ich lebe, Schneeblen küssen, zärtlich sein. Lieber guter Mond, vergebe, eine Weiße nahm ich ein, eine Weiße nahm ich ein. Weiß ist schön, ich muss sie küssen. Mond, verstärke dich dazu, Mond, verstärke dich dazu. Sollte dich zu sehr verdrissen, oh so mach die Augen zu, oh so mach die Augen zu, oh so mach die Augen zu. Tod und Verwesung, Tod und Verwesung.

Thank you. froh Wiedersehen. Mein Wort in tödlichen Gefahren. Die Götter mögen mich bewahren. Dein Wort in tödlichen Gefahren. Die Götter mögen mich bewahren. Du wirst dem Tod nicht entgehen. Wer flüstert dieses Ahnung ein? Der Götter Wille mag geschehen. Ihr Wink soll mir Gesetze sein. O liebtest du, wie ich dich liebe, du würdest nicht so ruhig sein. Du würdest nicht so ruhig sein. Glaub mir, ich fühle gleiche Triebe, werd ewig dein Getreuer sein. Werd ewig dein Getreuer. Der schlägt nun nicht. Die Bitter sind der Trennung kleiden. Die Stunde schlägt nun nicht. Die Bitter sind der Trennung kleiden. Camino muss nun wieder. Camino, ich muss wirklich fahren. Wirklich fahren. Die Bitter sind der Trennung kleiden. Camino, ich muss wieder. Oder Weibchen wünsch Papageno sich. O so ein sanftes Täubchen, wär Seligkeit für mich, wär Seligkeit für mich, wär Seligkeit für mich. Dann schmeckte mir Trinken und Essen, dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weiser mich freuen und wie im Elysium sein. Dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weiser mich freuen und wie im Elysium sein. Im Elysium sein, im Elysium sein. Oder Weibchen wünscht Papageno sich. O so ein sanftes Täubchen, wär Seligkeit für mich, wär Seligkeit für mich, wär Seligkeit für mich. Ach, kann mich denn keiner von allen den reizenden Mädchen gefallen? Helf eine mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod.